Sie hören den zweiten Teil des Kriminalhörspiels Freundin in allen Todeslagen von Anke Beckert. Nach dem gleichnamigen Roman von Kelly Rose. In den Hauptrollen Monika Peitsch, Hannelore Schroth, Harald Leibniz, Christine Wodecki, Günther Strack und Niki Makulis. Musik Frank Duval. Warum ich das alles aufschreibe? Weil ich Annabelle nicht traue. Ich bin ihre einzige Mitwisserin. Wenn mir etwas zustößt, wird das hier der Beweis für ihre Schuld sein. Man müsste es in einem Banksafe hinterlegen. Vielleicht schreibe ich es auch nur auf, weil ich etwas getrunken habe. Von Elizabeths Tod habe ich erst vor ein paar Wochen erfahren. Zufällig in einer Bar in Pittsburgh. Obwohl er schon 2 Jahre zurückliegt. Und dabei habe ich nach langer Zeit auch wieder etwas von Annabelle gehört. Elizabeth und Annabelle kenne ich aus England, seit sie kleine Mädchen waren. Ich war damals die Kinderfrau von Elizabeth. Und passte auch manchmal auf ihre kleinen Freundinnen Annabelle und Lucinda auf. Elizabeth hat später den Architekten Charles Ashton geheiratet und ist mit ihm nach Amerika gezogen. Dann wurde sie sehr krank. Annabelle hörte davon und fuhr sofort zu ihr, um ihr zu helfen. Sie übernahm den Haushalt und sorgte für Elizabeths kleinen Jungen Ricky. Als Elizabeth wieder gesund wurde, bat sie Annabelle, nach England zurückzufahren. In dieser Nacht geschah der angebliche Selbstmord von Elizabeth. Sie stürzte sich vom Balkon ihres Schlafzimmers in den Felsenabgrund, der unter ihrem Haus liegt. In Wirklichkeit hatte Annabelle sie hinuntergestoßen. Das Kind und den Haushalt hatte sie ja schon übernommen. Jetzt wollte sie auch Charles Ashton. Und dabei war ihr Elizabeth im Weg. Und deshalb musste sie sterben. Alle, einschließlich der Polizei, glaubten, dass es Selbstmord war. Nur ich. Ich weiß, dass es Mord war. Die letzten Worte, die Elizabeth vor ihrem Tod sagte, sind der Beweis. Bevor sie runterstürzte, rief sie nicht Bibi, nein Bibi. Und nur ich weiß, dass Bibi Annabelles Kosename aus der Kindheit ist. Die anderen glauben, es war der Kosename von Elizabeth. Und Annabelle hätte sie mit den Worten nicht Bibi, nein Bibi versucht, vor dem Sprung zurückzuhalten. Annabelle zahlt mir für mein Schweigen wöchentlich $100. Tja. 2 Jahre sind seit dem Tod von Elizabeth vergangen, aber Annabelles ehrgeizige Pläne sind nicht aufgegangen. Charles Ashton hat zwar wieder geheiratet, doch nicht Annabelle, sondern Connie Barnes, eine Filmschauspielerin. Aber Annabelle gibt nicht auf. Jetzt versucht sie, Connie Barnes loszuwerden. Und dabei bedient sie sich einer teuflischen Methode. Sie hetzt den kleinen Ricky gegen Charles' neue Frau auf. Im Haus der Ashtons gibt es eine Stahlkammer. Sie ist 2x2 Meter groß und völlig luftdicht. Annabelle hat Connys Hund darin eingesperrt und ersticken lassen. Doch auf geschickte Weise hat sie Ricky eingeredet, er wäre an dem Unfall schuld. Annabelles Plan ist es, Conny in die Stahlkammer einzusperren, es aber so zu drehen, als hätte es der Junge getan. Oh je, das kann ich ja nicht so rumliegen lassen, wenn jemand kommt. Am besten ich zerreiße es wieder. Hätte es ja doch getan. Früher oder später. Ja, Annabelle! Was für eine Freude, dich zu sehen. Kann ich hereinkommen, Mrs. Walwood? Aber natürlich, meine Liebe. Komm, komm, setz dich. Möchtest du etwas trinken? Ich habe einen guten Gin. Nein, danke. Du erlaubst doch, dass ich mir einen nehme. Wer wievielte ist das heute? Warum machst du dir Sorgen um meine Gesundheit? Das stimmt nicht. Aber ich möchte vermeiden, dass Sie in Ihrer Betrunkenheit vielleicht zu redselig werden. Das Gegenteil ist der Fall. Ich trinke, damit ich nicht rede, verstehst du? Nein. Ach, natürlich nicht. Wie solltest du auch skrupellos, wie du bist? Was ich dich übrigens fragen wollte, hat dein Plan mit Connys Hund geklappt? Bestens. Sie wissen ja, dass ich ihn in derselben Nacht noch an den Straßenrand gelegt habe. Der Fahrer von Colonis Schnellreinigung hat ihn am nächsten Morgen dort gefunden und festgestellt, dass er tot war. Er brachte ihn mir und ich identifizierte ihn und schloss mich seiner Meinung an, dass der arme Joe sich auf der Straße verlaufen haben musste und dort überfahren worden sei. Für wann hast du deine Passage nach England gebucht? Für nächste Woche. Da bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Nein. Hoffentlich übereilst du nichts. Du musst sehr vorsichtig sein. Ein kleines Versehen, ein winziger Fehler. Und wie heißt doch gleich dieses Gefängnis am anderen Ufer? Sie vergessen etwas, Mrs. Walworth. Sollte ich hier in dieses Gefängnis kommen, dann nur in Ihrer Begleitung. Auch auf Erpressung steht Zuchthaus. Ich warne dich doch nur vor Unvorsichtigkeiten. Hast du schon beschlossen, wann es geschehen soll? Ja, morgen Nachmittag. Donnerstag. Ist Donnerstag dein Glückstag, was? An welchem Wochentag hast du eigentlich Elizabeth umgebracht? Trinken Sie nicht so viel und hören Sie lieber zu. Morgen Nachmittag werden Sie mich zum Tee einladen. Es soll so aussehen, als wäre ich durch den Wald zu Ihnen gegangen und hätte ein paar Stunden mit Ihnen verbracht. Sie werden mir einen Strauß Gladiolen für Conny mitgeben. Die Farbe der Gladiolen in Ihrem Garten ist einmalig. Sie kommt sonst nirgends hier in der Gegend vor. Das wird der Beweis dafür sein, dass ich den ganzen Nachmittag bei Ihnen war. In Wirklichkeit möchte ich, dass Sie die Blumen schon morgen Mittag um 1 Uhr bringen und sie im Gebüsch hinter dem Geräteschuppen verstecken. Natürlich darf sie niemand sehen, aber das wird nicht schwierig sein, um diese Zeit sitzen aller Mittagstisch. Dann gehen Sie in Ihr Haus zurück und bleiben dort angeblich mit mir zusammen. Haben Sie alles verstanden? Ich fürchte ja. Und du machst dir tatsächlich Hoffnungen, dass ich aktiv deine Komplizin werde. Ich soll dein Alibi sein. Sie gehen keinerlei Risiko ein. Was kann schiefgehen? Ich weiß nicht. Irgendetwas. Bist du sicher, dass du Conny dazu überreden kannst, in die Stahlkammer zu gehen? Ohne Schwierigkeit. Aber der Junge und sie müssen allein im Haus sein. Wie kannst du das arrangieren? Das ist alles schon eingefädelt. So, und jetzt wollen wir es noch einmal durchgehen. Also, was sollen Sie machen? Um 1 Uhr einen Strauß Gladiolen im Gebüsch hinter dem Geräteschuppen verstecken. Ohne, dass sie jemand sieht. Natürlich. Denk doch, wie peinlich es wäre, beim Verstecken von Gladiolen erwischt zu werden. Wer tut schon so etwas Absurdes noch dazu in meinem Alter? Schon gut. Und dann? Gehe ich nach Hause und trinke angeblich mit dir Tee. Ich werde morgen früh im Dorf Kuchen kaufen und dabei hier und dort ein Wort fallen lassen, dass du zum Tee kommst. Übertreiben Sie es aber nicht. Keine Sorge. Ich bin ein Muster an Diskretion. Ausgerechnet Sie. Oh, schon so spät. Ich muss gehen. Noch ein paar vorbereitende Arbeiten, meine Liebe? Ja. Charles muss jeden Augenblick vom Golfspielen nach Hause kommen. Und es ist wichtig, dass er dabei ist, wenn... Wenn was? Ich habe keinen Augenblick länger Zeit. Dann also bis morgen. Zum Tee. Annabelle? Ist Mr. Ashton schon vom Golfspielen zurück? Er sitzt draußen auf der Terrasse mit Mrs. Ashton. Ach, Mildred, da Sie gerade beim Bügeln sind, würden Sie bitte Mrs. Ashtons Kleid mit aufdämpfen? Natürlich. Ich habe es schon aus dem Schrank genommen. Es liegt auf Ihrem Bett. Ja, ich mache es gleich. Lieb von Ihnen. Ich bringe nur schnell Mr. und Mrs. Ashton den Tee hinaus. Lassen Sie nur, Mildred, das kann ich ja auch tun. Geben Sie mir das Tablett. Danke, Miss Annabelle. So, hier ist der Tee. Danke, Annabelle. Aber das sollten Sie wirklich Mildred überlassen. Mildred hat im Augenblick genug mit der Bügelwäsche zu tun. Ach, Conny, es war doch das grüne Kleid, das Sie am Samstag mit nach Long Island nehmen wollten, nicht wahr? Ja. Ich habe Mildred gebeten, es gleich mit aufzubügeln. Danke, Annabelle. Noch etwas. Ich bin bei Dr. Lindström vorbeigegangen. Bei wem? Dem Tierarzt, Charles. Annabelle fand, wir sollten uns vergewissern, was mit Joe passiert sei. Nun, Dr. Lindström sagte, dass er keine Knochenbrüche oder Verletzungen feststellen konnte. Joe kann also nicht von einem Auto angefahren worden sein. Dr. Lindström meinte, dass der Hund vielleicht vergiftet worden sei. Er schlug eine Autopsie vor und ich war einverstanden. Das war doch in Ihrem Sinne, Conny. Ja, sicher. Dann haben wir wenigstens Gewissheit. Miss Annabelle! Miss Annabelle! schon. Etwas Fürchterliches. Doch nichts mit Ricky. Ricky, ist doch nichts passiert. Nein, nein, Miss Annabelle, das Kleid. Was ist los, Mildred? Ihr Kleid, Mrs. Ashton. Ach so, das Kleid. Wenn es weiter nichts ist. Das sehen Sie sich erst mal an. Hier, total zerschnitten, mit einer Schere oder einem Messer. Das war keine Ungeschicklichkeit, Mrs. Ashton. Das hat jemand mit Absicht getan. Ach nein, wer könnte so etwas? Unmöglich. Conny, Sie glauben doch nicht etwa, dass es... Oh nein, das kann er nicht getan haben. Er muss es aber gewesen sein, Miss Annabelle. Ricky muss es getan haben. Nein, Ricky war es nicht. Was hat Ricky nicht getan? Worum geht es eigentlich? Um Connys Kleid. Was ist damit? Zeigen Sie es ihm, Mildred. Hier, es ist ganz zerschnitten, völlig ruiniert. Und ihr glaubt, dass es Ricky war? Nein, Charles, natürlich nicht. Er muss es gewesen sein, Mr. Ashton. Wo war das Kleid, Mildred? Auf Mrs. Ashtons Bett. Ja, ich habe es vor einer Viertelstunde für Mildred herausgelegt. Und ist Ricky seither oben gewesen? Er ist immer noch oben, in seinem Zimmer. Annabelle, war er oben, als Sie das Kleid aus dem Schrank holten? Ich muss es wissen, Annabelle. Mildred hat recht, fürchte ich. Ricky war oben. Mildred, würden Sie bitte Ricky herunterholen? Ja. Sagen Sie ihm nur, ich möchte ihn sprechen. Ja, Mr. Ashton. Charles, er hat nicht gewusst, was er tut. Er hat's nicht absichtlich. Conny hat recht, wir sollten nichts übertreiben. Ich übertreibe gar nichts. Ich habe nicht vor, ihn zu verhauen, ich will nur mit ihm reden. Ich glaube, ich weiß genau, warum Ricky es getan hat. Er möchte unbedingt am Samstag mit auf den Jahrmarkt und den Todessprung sehen. Darauf freut er sich doch immer. Und dieses Jahr können Sie nicht mit ihm dorthin gehen, weil Sie am Wochenende nach Long Island fahren. Sie wollten doch das Kleid mitnehmen, Conny. Erinnern Sie sich, wie wir in seiner Gegenwart darüber sprachen? Ja. Begreifen Sie nicht, Charles. Er muss sich eingebildet haben, Sie würden zum Wochenende nicht wegfahren, wenn Connys Kleid zerrissen ist, und ihn stattdessen zum Jahrmarkt mitnehmen. Ich wusste nicht, dass es eben so viel bedeutete. Charles, wie konnten wir nur so gedankenlos sein? Zu den Jacksons können wir doch auch an einem anderen Wochenende fahren. Natürlich können wir das, aber darauf kommt es im Augenblick nicht an. Wie kann ein 9-jähriger Junge ein Messer nehmen und damit so etwas anrichten, nur weil er auf den Jahrmarkt will? Es ist nicht nur der Jahrmarkt. Es ist der Todessprung. Er kommt, Mr. Ashton. Du weißt, warum ich dich sprechen will, Ricky? Nein, Mildred sagte nur, ich sollte herunterkommen. Du siehst aber etwas besorgt aus. Mildred sagte, du wolltest mich sofort sehen. Wenn es sofort heißt, dann kann es nichts Gutes sein. Es ist doch nichts Gutes, Ricky. Du kennst doch dieses Kleid, nicht wahr? Es gehört Conny. Du siehst, was damit passiert ist? Es ist ganz zerschnitten. Ja, es wurde mit einem Messer oder einer Schere zerfetzt. Du glaubst doch nicht, dass ich... Nein, Daddy, ich habe es nicht getan. Du hast doch gewusst, dass Conny dieses Kleid am Wochenende mit zu den Jacksons nehmen wollte. Nein. Doch, du hast gehört, wie sie darüber sprach. Fällt es dir jetzt ein? Ja, so ungefähr. Aber ich war es nicht. Du wolltest zum Jahrmarkt, und zwar am Samstag, wenn der Todessprung stattfindet. Ich war es nicht. Ich habe das Kleid nicht zerschnitten. Wir glauben aber, dass du es warst, Ricky. Ich möchte, dass du dich bei Conny entschuldigst. Aber ich will mich nicht entschuldigen. Ich habe es nicht getan. Ich werde dich bestrafen müssen, Ricky. Dann bestraf mich doch. Mir ist es gleich. Ich habe dieses blöde Kleid nicht angefasst. Geh in dein Zimmer, Ricky. Ich habe es nicht einmal... Marsch in dein Zimmer! Ja, Daddy! Verdammt nochmal, das sieht Ricky gar nicht ähnlich. Seitdem ich im Haus bin, ist er anders geworden. Nein, Conny, du musst nicht... Vielleicht sollte man Ricky überhaupt nicht mit auf den Jahrmarkt lassen. Ja, das wäre eine logische Strafe. Nein, Charles, bitte nicht. Wir können ihm das nicht durchgehen lassen. Da fällt mir ein, wegen morgen Nachmittag. Sie haben doch morgen Abend Ihre Fernsehshow, Conny. Wollten Sie nicht mit dem 4:18 Uhr nach New York fahren? Ja. Warum so früh? Du brauchst doch nicht vor 8 im Studio zu sein. Ich wollte vorher Betsy McLean besuchen. Ich habe ihr Baby noch nicht gesehen. Sie werden also den 4:18 Uhr nehmen und ich werde mich bei Mrs. Walworth nicht allzu lange aufhalten. Ich werde rechtzeitig nach Hause kommen, doch so wird es gehen. Was wird gehen? Ich möchte Ricky nicht allein lassen. Wieso allein? Mildred ist doch da. Ich habe ihr morgen Nachmittag freigegeben. Ach so, und ich habe morgen leider diese Besprechung in der Stadt. Vor 5:30 würde ich kaum zu Hause sein. Aber es geht ja. Ricky wird nicht allein sein. Conny wird zu Hause sein, bis ich zurück bin. Mrs. Walworth? Das kann doch nicht wahr sein. wie konnten Sie nur so dumm sein? Hat irgendjemand Sie kommen sehen? Keine Menschenseele. Ich hatte Ihnen doch ausdrücklich gesagt, nicht hierher zu kommen. Sind Sie ganz sicher, dass Sie niemand gesehen hat? Oh ja, brauchst du doch keine Sorgen zu machen, Annabelle. Ruhig, halten Sie den Mund. Ihren Besuch hier kann ich erklären. Ja, trotz Ihrer unglaublichen Dummheit bekomme ich die Sache noch hin. Ich kann sagen, Sie wären vorbeigekommen, um mich noch einmal an die Teeeinladung heute Nachmittag zu erinnern. Aber Sie werden sowieso noch eine halbe Stunde beim Mittagessen sein. Oh, da kann ich ja reinkommen. Wo haben Sie die Gladiolen? Sie liegen hinter dem Geräteschuppen, wie abgemacht. Sie haben wieder getrunken. Oh, nur einen Schluck, um meine Nerven zu beruhigen. Mehr als einen Schluck. Und ausgerechnet an dem Tag, an dem ich Sie am dringendsten brauche. Was wollen Sie eigentlich? Ich habe mich entschlossen, dich deinen Plan nicht zu Ende führen zu lassen. Glauben Sie wirklich, Mrs. Walworth? Sie oder irgendwer sonst könnte mich daran hindern, ihn durchzuführen? Und ob ich das kann? Sieh mal, was ich hier habe. Ein Brief von Lucinda aus Spanien. Er kam heute Morgen. Sie schreibt, wie schön, dass Sie jetzt ganz in der Nähe von Bibi wohnen. Sicher sehen Sie sich oft. Grüßen Sie bitte Bibi. Genug. Wisst ihr nicht, dass ich mit diesem Brief zur Polizei gehe? Nicht wahr, Bibi? Hören Sie auf, mich so zu nennen. Weil jeder in diesem Haus, einschließlich der Polizei, glaubt, dass Bibi der Kosename von Elizabeth aus der Kindheit war. Und nur du und ich und natürlich Lucinda wissen, dass es dein Kosename ist. Alle glauben, du hättest Elizabeth angefleht, nicht hinunterzuspringen. Aber es war Elizabeth, die gerufen hat. Nicht Bibi, nein, Bibi. Bevor du sie hinuntergestoßen hast. Mein Gott, hören Sie schon endlich auf. Mit diesem Brief habe ich den Beweis an deinem Mord an Elizabeth. Du wirst also tun müssen, was ich von dir verlange. Aber meine liebe Mrs. Walworth, was ist denn geschehen? Warum sind Sie plötzlich gegen meinen Plan? Glauben Sie mir, es besteht kein Grund zu irgendwelchen Befürchtungen oder Drohungen. Es könnte etwas schiefgehen. Alles läuft wie am Schnürchen. Ich kann mir nicht vorstellen, was Sie so aufregt. Na, die Stahlkammer zum Beispiel. Ist der kleine Hund wirklich da drin erstickt? Ja, selbstverständlich. Er kann ja umgekommen sein, als er auszubrechen versuchte. Ich habe heute den Autopsiebefund von Dr. Lindström bekommen. Er muss hier auf dem Schreibtisch liegen. Da ist er. Lesen Sie selbst. Er beweist eindeutig, dass der Hund erstickt ist. Ja, es stimmt. Na also. Geben Sie mir den Brief wieder, ich brauche ihn für später. Die Stahlkammer ist völlig luftdicht. Bei dem Hund dauert es ungefähr 2 Stunden, bis er erstickt ist. Conny ist klüger, sie wird sich sehr ruhig verhalten, damit die Luft so lange wie möglich reicht. Bei ihr wird es knapp 4 Stunden dauern. Du bist deiner Sache so sicher. Woher nimmst du diese Gewissheit? Ich habe mich persönlich überzeugt. Zugegeben, es war ein grässliches Erlebnis. Was? Du warst selbst in der Stahlkammer? Nein, das glaube ich nicht. Doch! Die ersten 2,5 Stunden waren lediglich etwas unbequem. Dann wurde es immer deprimierender. Nach 3,5 Stunden schnappte ich nach Luft und wurde fast ohnmächtig. Noch 10 Minuten länger und ich wäre erstickt. Sie sehen also, dass ich sicher sein kann. 4 Stunden. Um 3 habe ich sie in der Stahlkammer. Man wird sie erst vermissen, wenn sie nicht zu ihrem Fernsehauftritt erscheint. Sie wird erst um 8 im Studio erwartet. Also haben wir 5 Stunden. Sie können sich den Gedanken aus dem Kopf schlagen. Ich hätte mir nicht genügend Spielraum gelassen. Aber sie wird schreien und jemand könnte sie hören. Haben Sie etwa den Hund bellen hören? Sie waren doch damals im Haus. Haben Sie den Hund gehört? Nein. Na also. Kommen Sie her. Schauen Sie es sich selbst an. Damit Sie sehen, wie dick die Tür und die Wände der Stahlkammer sind. Aber nicht sehr einladend. Wenn Sie darauf bestehen, gehe ich hinein und schreie. Sie werden keinen Laut vernehmen. Was soll der Unsinn, Annabelle? Du glaubst doch nicht, dass ich dir traue. Wer sagt denn, dass du überhaupt den Mund aufmachen wirst? Ich verspreche es. Mit Versprechungen bist du immer schnell zur Hand. Aber ich würde nie erfahren, ob du wirklich gebrüllt hast oder nicht. Gut, dann gehen Sie eben hinein und schreien. Oh nein, meine Liebe. Die Möglichkeit, mich dort einzusperren, die werde ich dir nicht geben. Wie Sie wollen. Aber Ihre Befürchtung ist wirklich grundlos. Im Augenblick sind Sie mir eine wertvolle Hilfe. Stimmt. Ich bin dein Alibi. Und deshalb musst du mich bei guter Gesundheit und Laune halten. Dabei fällt mir ein, dass ich mich in deiner Gegenwart schon lange nicht mehr so sicher fühlte. Trotzdem möchte ich diese Tür lieber von außen sehen. Dann müssen Sie sich auf mein Wort verlassen, dass sie völlig schalldicht ist. Sind Sie jetzt mit allem zufrieden? Ich weiß nicht. Muss es denn unbedingt heute sein? Ich würde es mir gern noch eine Weile überlegen. Es gibt nichts mehr zu überlegen. Denken Sie an die 200 Dollar, die Sie in Zukunft wöchentlich zur Verfügung haben. Und vielleicht erhöhe ich den Betrag sogar noch. Das ist natürlich eine Versuchung für mich. Du kannst sehr großzügig sein, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Gehen Sie jetzt, Mrs. Walworth. Sie werden jeden Augenblick mit dem Essen fertig sein. Ich möchte wirklich nicht, dass Sie jemand hier sieht. Sie sind wohl schon fort, wenn ich von Mrs. Walworth zurückkomme. Ja, wahrscheinlich. Dann alles Gute für die Fernsehshow heute Abend. Danke, Annabelle. Wir werden alle vor dem Bildschirm sitzen. Wo ist Ricky? Er hat sich oben in seinem Zimmer eingeschlossen. Am besten kümmern Sie sich gar nicht um ihn. Es wird noch eine Weile dauern, bis er seinen Trotz überwunden hat. Ist Mildred schon fort? Schon eine ganze Weile. Grüßen Sie Mrs. Walworth von mir. Das werde ich tun. Also dann auf Wiedersehen. Wiedersehen, Annabelle. Ach, Ricky. Bist du beschäftigt? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte dir das hier geben. Ein Sparbuch? Es gehört mir. Ich möchte, dass du es nimmst und dir eine Fahrkarte nach Kalifornien dafür kaufst. Es sind 118 Dollar darauf. Das reicht doch, oder? Ja. Wie schnell kannst du fertig sein? Ziemlich schnell. Würdest du mir denn beim Packen helfen? Ich würde schon, aber ich darf ja nicht in dein Zimmer. Warum nicht? Wer hat's dir verboten? Miss Annabelle. Ach so. Fährst du nur nach Kalifornien zurück? Mir bleibt ja anscheinend gar nichts anderes übrig. In Kalifornien kannst du schlafen. Das ist schon wieder in Ordnung. Ich schlafe gut. Ich meine, du könntest dort den ganzen Tag schlafen, wenn du Lust hast. Du würdest meinen Krach nicht hören. Deinen Krach, Ricky? Na ja, wenn ich spiele. Ich weiß, dass Schauspielerinnen nicht wie andere Leute sind. Wo hast du denn das her? Miss Annabelle hat es mir erklärt. Sie sagte, du kannst nichts dafür. Du bist eben nicht an Kinder gewöhnt und deshalb muss alles anders sein, wenn du im Haus bist. Ich versuche ja leise zu sein, aber Miss Annabelle... Ja, wenn wir die gute Miss Annabelle nicht hätten. Wann wirst du fahren? Mal sehen. Heute habe ich die Fernsehshow. Daddy hat gesagt, ich dürfte aufbleiben und zuschauen. Ich habe dich schon mal im Fernsehen gesehen, in einem Film. Du hast Richard Widmark erschossen. Tut mir leid, aber er hat es nicht anders verdient. Stimmt. Du siehst gern Filme, nicht wahr? Oh ja. Sag mal, Ricky, möchtest du nicht mit mir zusammen nach New York fahren? Wann? Jetzt gleich? Meinst du, dass ich mit ins Fernsehstudio kann? Aber ja, wir fahren mit dem früheren Zug, dann können wir noch ins Kino gehen. Wie lange wirst du brauchen? Schaffen wir den 3.20 Uhr? Klar, leicht. Muss ich duschen? Ich finde schon, kann doch nur 5 Minuten dauern, hm? Soll ich meinen guten Anzug anziehen? Ich jedenfalls ziehe meine besten Sachen an, weil es doch unsere erste Verabredung ist. Gut, dann tue ich's auch. Aber jetzt beeil dich, ich rufe inzwischen ein Taxi. Ja! Meine Liebe. Annabelle, haben Sie mich aber erschreckt. Sie kommen doch nicht schon von Mrs. Walworth zurück. Nein, sowas Dummes, wie ungeschickt man doch sein kann. Ich habe mir den Fuß verstaucht. Oh, das tut mir leid. So schlimm ist es nicht, aber der Weg ist ziemlich lang und das wollte ich nicht riskieren. Deshalb kehrte ich um. Sollten Sie sich nicht lieber hinlegen, Annabelle? Ja, das werde ich auch tun. Ich bringe nur schnell Ihren Pelzmantel in die Stahlkammer. Wir haben es schon lange genug verbummelt. Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe machen. Ach ja, Annabelle, ich nehme Ricky mit nach New York. Oh, finden Sie das richtig, Conny? Schließlich soll er doch seine Strafe haben. Ich bin jetzt in Eile, ich erkläre es später. Sie haben sicher Verständnis dafür. Ich nehme an, Sie haben sich mit Ricky ausgesöhnt? Ja, und ich bin sehr froh darüber. Aber jetzt muss ich mich beeilen, wir wollen noch den 3.20 Uhr erwischen. Oh! Was ist, Annabelle? Ach, der Knöchel, ich bin gestolpert. Versuchen Sie nicht aufzustehen, bleiben Sie ruhig liegen. Ach, nur einen Augenblick, dann geht es schon wieder. Ist nur ein bisschen verstaucht. Conny, hängen Sie doch den Mantel weg, bitte. Und wenn Sie mich dann in mein Zimmer bringen würden... Ja, sofort. Annabelle! Hose. Ich weiß schon, du hast die versteckt. Aber ich werde dich finden. Nein, sie hat sich nicht versteckt. Sie ist ohne mich nach New York gefahren. Verdammte Weiber! Vier Uhr. Wenn alles nach Plan verlaufen ist, dann müsste Conny Barnes jetzt seit einer Stunde in der Stahlkammer sein. Boah, cheers. Nur gut, dass Annabelle nicht hier ist. Würde schön wütend sein, dass ich ausgerechnet heute so viel trinke. Aber wenn ich nicht trinke, fange ich an nachzudenken. Arme Conny. So jung noch und so früh. Aber. Nur nicht sentimental werden. Denk an die 200 pro Woche oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dafür kann ich mir eine wunderschöne Wohnung in New York leisten. Vielleicht direkt über einer Kneipe. Cheers! Sie ist ein so warmherziges und freundliches Mädchen. Ist ganz anders als Annabelle. Noch knapp 3 Stunden dann. Mein Gott, habe ich wirklich meine Einwilligung dazu gegeben? Wie konnte ich denn nur sowas tun? Aber noch ist es ja Zeit, Annabelles teuflischen Plan zu verhindern. Ich werde zur Polizei gehen. Ja, jetzt gleich. Wo ist meine Handtasche? Ach, hier. Hoppla. Wenn ich nur nicht so viel getrunken hätte, wäre besser gewesen, ich hätte ein Taxi gerufen. Hey, Sie sind wohl lebensmüde, was? Mitten auf der Fahrbahn herumzuspazieren. Fahren Sie zufällig in meine Richtung, mein Lieber. Na, wohin sollst du gehen? Ins Dorf. Steigen Sie ein. Vielen Dank. Ein hübscher Wagen. Was transportieren Sie denn, wenn ich fragen darf? Milch. Milch. Wer soll denn die viele Milch trinken? Keine Ahnung. Haben Sie schon jemals probiert? Irgendwann mal, aber besonders Geschmack hat sie mir nicht. Meinen Sie dieses Dorf hier? Ja. Ja. Sieht bekannt aus. Wo soll ich Sie absetzen? Vor dem Polizeirevier. Nein. Halten Sie bitte dort drüben vor Billys Bar. Ich muss unbedingt noch was trinken, bevor ich zu... Warten Sie, ich helfe Ihnen beim Aussteigen. Sie sind ein Schatz. Wollen Sie nicht mitkommen? Lad Sie zu einem Drink ein. Nein, vielen Dank. Aber ich muss weiter. Ja, dann vielleicht das nächste Mal, nicht? Wiedersehen. Wiedersehen, meine Dame. Oh, lala. Einen Gin Tonic, bitte. Nein, lieber einen doppelten Gin. Charles, wie war die Besprechung? Ziemlich anstrengend. Wie wär's mit einem Scotch? Ja, den könnte ich jetzt brauchen. Ich stelle nur schnell die Blumen ins Wasser. Sind die Gladiolen nicht wunderschön, Charles? Ja, wirklich. Sie sind aus Mrs. Walworth's Garten. Die Farbe gibt es ganz selten hier in der Gegend. Ist Conny gut weggekommen? Ich nehme es an. Sie war schon fort, als ich von Mrs. Walworth zurückkam. Ich fürchte, ich habe mich dort länger als beabsichtigt aufgehalten. Ich bin erst seit ein paar Minuten wieder da. Wo ist Ricky? In seinem Zimmer. Ich werde mal nach ihm sehen. Ich glaube, da kommt er schon. Ach, Daddy! Ich wusste nicht, dass du schon da bist. Ich wollte gerade zu dir raufkommen, Ricky. Warum? Nur so, um dir guten Tag zu sagen und um zu sehen, was du treibst. Wird heute Abend nicht das Baseballspiel im Fernsehen übertragen? Ja. Die Mets spielen, nicht wahr? Ja, die Mets. Während Connys auftritt, holen wir das tragbare Gerät herunter und drehen den Ton bei deinem Spiel ab, dann versäumst du nichts. Und nächste Woche fahren wir zum Endspiel ins Stadion. Das glaube ich dir nicht. Warum denn nicht, Ricky? Ich glaube euch nie mehr ein Wort. Oh, Miss Annabelle. Was gibt's denn, mein Liebling? Nehmen Sie mich mit nach London, bitte. Das meinst du doch nicht im Ernst. Doch, ich will hier weg. Aber Ricky... Keiner glaubt mir hier. Sie halten mich alle für einen Lügner. Aber das stimmt nicht. Andere Leute lügen. Sie lügen mich an und ihnen passiert nichts. Nur ich werde immer bestraft. Ricky, wer hat dich angelogen? Conny. Conny hat gelogen. Nein, Ricky, das musst du falsch verstanden haben. Conny würde dich niemals anlügen. Sag mir, was los war. Du glaubst mir ja doch nicht. Seit sie da ist, vertraust du mir nicht mehr. Bitte, Miss Annabelle, nehmen Sie mich mit nach London. Ricky, sag mir endlich, was los war. Ausgerechnet jetzt. Ricky, du bleibst hier. Komm, mein Liebling. Sag deiner Miss Annabelle, was geschehen ist, damit sie es wieder in Ordnung bringen kann. Conny hat gelogen. Sie hat versprochen, mich mit nach New York zu nehmen. Und dann ist sie ohne mich weggefahren. Aber Daddy wird mir nicht glauben. Er wird meinen, ich lüge schon wieder. Das fürchte ich auch. Und dann bekommst du vielleicht noch eine Strafe. Ich würde also nichts von Connys Versprechen, dich mitzunehmen, erzählen. Das bleibt besser unser Geheimnis, ja? Gut, Miss Annabelle. Ricky, geh bitte ein paar Minuten auf dein Zimmer. Ja, Daddy. Annabelle, Sie kennen doch Sergeant Felton. Ja, guten Abend, Sergeant. Guten Abend, Miss Annabelle. Was ist los, Sergeant? Ich habe schlechte Nachrichten. Es ist Mrs. Walworth. Sie wurde von einem Auto überfahren. Sie ist tot. Tot? Oh mein Gott. Charles, könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Ja, sofort. Sagen Sie mir, Sergeant, wann war der Unfall? Heute Nachmittag. Um welche Zeit? Gegen 16:30. Wie schrecklich. Bitte verzeihen Sie mich, ich sollte mich nicht so gehen lassen, aber es ist ein solcher Schock. Mrs. Walworth stand mir sehr nah. Ja, das kann ich verstehen. Wo ist es passiert? Direkt vor Billys Bar. Sie hatte getrunken. So, das Wasser. Danke, Charles. Sergeant Felton, Sie sagten eben, Mrs. Walworth hätte getrunken. Ja, sie war schon ziemlich angeheitert, als sie in die Bar kam, erzählte der Wirt. Dort hat sie dann nur noch einen Drink genommen. Als sie kurze Zeit später ging, ist sie direkt vor ein Auto gelaufen. Ein paar Gäste haben es beobachtet. Der Fahrer hatte keine Chance auszuweichen. War sie gleich? Ja, sie war sofort tot. Miss Annabelle, wir hoffen, dass Sie uns helfen können. Eine Nachbarin von Mrs. Walworth erzählte uns, Sie würden sie schon lange kennen. Ja, das stimmt. Wir versuchen, Ihre Angehörigen ausfindig zu machen, damit sie benachrichtigt werden können. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen dabei helfen kann. Wissen Sie etwas über Ihren Ehemann? Ich habe ihn nie kennengelernt, aber soviel ich weiß, ist er schon seit ein paar Jahren tot. Und andere Verwandte? Sie war Engländerin, wissen Sie, und ich glaube nicht, dass sie Verwandte in Amerika hatte. Sie stand in Verbindung mit einer englischen Freundin. Dieser Brief steckte in ihrer Handtasche. Der Absender ist das britische Konsulat in Malaga, Spanien. Unterschrieben ist der Brief mit Lucille oder Lucinda. Sagt Ihnen der Name irgendetwas, Miss Annabelle? Lucinda? Lucinda? Ich kenne den Namen. Sie doch auch, Annabelle. Sie war doch mit Elizabeth und Ihnen befreundet. Lucinda Marsh, glaube ich. Ja, natürlich. Ich bin wohl noch ein bisschen durcheinander. Natürlich, Lucinda Marsh. Ist sie mit Mrs. Walworth verwandt? Nein, Mrs. Walworth war ihre Kinderfrau in England vor vielen Jahren. Sie sagten Elizabeth, Mr. Ashton. Der Name steht auch in dem Brief. Meine erste Frau. Verstehe. Eine BB wird auch erwähnt. Sergeant Felton, Lucinda und ich waren damals eng befreundet und wir hingen beide sehr an Mrs. Walworth. Es wäre für Sie weniger schmerzlich, durch mich von dem Unfall zu erfahren, als durch einen Polizeibericht. Da haben Sie sicher recht. Kann ich den Brief bitte haben? Nur um die Adresse abzuschreiben. Bitte. Wie schnell so etwas passiert. Wenn man bedenkt, dass Sie heute Nachmittag noch bei ihr waren, Annabelle, und jetzt... Was? Sie waren heute Nachmittag bei Mrs. Walworth? Ja. Um welche Zeit war das? Lassen Sie mich nachdenken. Ich gehe meist zum Tee zu ihr, aber heute war es... Ungefähr 3:15 muss es gewesen sein. Sie gingen noch vor Conny aus dem Haus. Und so gegen 17:30 müssen Sie Mrs. Walworth verlassen haben, denn kurz vor 18:00 waren Sie wieder hier. Sie verließen Mrs. Walworth gegen 17:30? Aber ich sagte Ihnen doch, dass sie um 16:30 überfahren wurde, Miss Annabelle. Ja, Sergeant, ich... Sie starb um 16:30? Aber das ist doch unmöglich. Annabelle war mit ihr zusammen bis... Mein Gott, warten Sie. Wer hat Mrs. Ballworth identifiziert? Warum fragen Sie, Mr. Ashton? Sie hörten doch, was Miss Annabelle sagte. Sie ging erst gegen 17:30 von ihr weg. Also kann die Identifizierung nicht stimmen. Es ist nicht Mrs. Ballworth, sondern jemand anders. Ich weiß, Sie haben Ihre Handtasche, aber... Mr. Ashton, wir haben uns nicht geirrt. Eine Nachbarin hat Sie eindeutig identifiziert. Die Frau war Ethel Ballworth. Und sie starb heute Nachmittag um 16:30. Annabelle, was um Himmels Willen... Bitte verzeihen Sie mir, Charles. Du meine Güte, jetzt habe ich alles nur noch schlimmer gemacht, statt besser, wie ich hoffte. Ich war überhaupt nicht bei Mrs. Ballworth. Ja, warum zum Teufel haben Sie es dann behauptet, Annabelle? Charles, bitte lassen Sie es mich erklären. Also ich verließ das Haus so kurz nach 3, um zu Mrs. Ballworth zu gehen. Aber unterwegs kam mir plötzlich Bedenken, ob es richtig war, Connie mit Ricky allein zu lassen. Ich muss zugeben, Charles, dass mich der Zwischenfall von gestern mehr aufregte, als ich mir anmerken ließ. Wissen Sie, Sergeant, der Junge gab Mrs. Ashton die Schuld, dass er nicht mit zum Jahrmarkt gehen durfte. Es war die Strafe dafür, dass er absichtlich ihr Kleid zerschnitt. Die Strafe machte ihn noch verstockter. Ich dachte, dass es unter diesen Umständen unklug wäre, die beiden allein im Haus zu lassen. Deshalb kehrte ich um. Und? Glücklicherweise hatte ich Unrecht. Connie war schon weg und Ricky spielte ganz zufrieden im Garten. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich so misstrauisch gewesen war. Deshalb ließ ich mich gar nicht vor Ricky sehen, sondern machte einen längeren Spaziergang, von dem ich dann kurz vor 6 zurückkam. Warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt, Annabelle? Ich weiß, es war dumm von mir. Ja, ich muss jetzt ins Revier zurück. Tut mir leid, dass ich Ihnen so schlechte Nachrichten überbringen musste. Wenn wir noch etwas für Sie tun können, Sergeant. Ich komme vielleicht darauf zurück. Wiedersehen. Ich bringe Sie raus. Der Brief von Lucinda. Ich muss ihn verstecken, aber wohin damit? In meine Handtasche, ja. Was suchen Sie, Charles? Eine Telefonnummer. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Danke, ich habe sie schon. Hier liegt ja ein Brief von Dr. Lindström. Ach ja, den hatte ich ganz vergessen. Es ist der Autopsiebefund von Connys Hund. Er kam mit der Nachmittagspost. Hier steht, der Hund wäre erstickt. Erstickt? Wie konnte das geschehen? Ich begreife es auch nicht. Dr. Lindström findet es ebenfalls sehr merkwürdig. Und darüber müssen wir später reden. Wen rufen Sie an? Connie, Sie müsste inzwischen bei Betsy McLean sein. Aber warum? Ich will wissen, was heute Nachmittag zwischen ihr und Ricky vorgefallen ist. Finden Sie es richtig, sie vor Ihrem Fernsehauftritt damit zu behelligen? Hallo Betsy, hier ist Charles Ashton. Danke, gut. Ist Connie schon bei Ihnen? Nein? Sie wollte... Ja, sie hatte vor, sie auf dem Weg ins Studio zu besuchen. Ach so. Dann hat sie es sich wohl anders überlegt. Nein, nein, nichts Wichtiges. Ja, das werde ich ihr ausrichten. Danke, Betsy. Vielleicht wollte Conny lieber früh zu Abend essen und direkt ins Studio gehen. Sie hatte doch gesagt, dass sie mit dem 4.18 Uhr fahren würde. Ja, das stimmt. Er kommt 5.10 Uhr in New York an. Das sind 3 Stunden, ehe sie ins Studio muss. Wahrscheinlich wollte sie sich nicht hetzen. Aber 3 Stunden? Verzeihung. Ach, Sergeant, haben Sie etwas vergessen? Tut mir leid, wenn ich nochmal störe, aber ich habe den Brief aus Spanien hier gelassen. Oh ja, natürlich. Ich hätte ihn gleich zurückgeben sollen. Er muss hier irgendwo liegen. Ich habe ihn bestimmt hierher gelegt. Wen wollen Sie jetzt anrufen, Charles? Die Taxigesellschaft. Vielleicht hat Connie einen späteren Zug genommen. Hallo, hier spricht Charles Ashton. Meine Frau ist mit einem ihrer Wagen heute Nachmittag zum Bahnhof gefahren. Können Sie mir sagen, welchen Zug sie erreichen wollte? Ja, ich warte. Charles, Sie machen aus einer Mücke einen Elefanten. Sie sollten Sergeant Felton nicht aufhalten, Annabelle. Ja, wo steckt denn der Brief nur? Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Ja, ich höre. Sind Sie ganz sicher? Wissen Sie, meine Frau wollte... Ein Irrtum ist also ausgeschlossen? Danke. Sie hat kein Taxi genommen. Was gibt es, Mr. Ashton? Ist etwas nicht in Ordnung? Ich weiß nicht, Sergeant. Meine Frau wollte heute eine Freundin in New York besuchen, aber dort ist sie nicht. Und jetzt behauptet die Taxigesellschaft, sie hätte keinen Wagen bestellt. Vielleicht hat sie jemand mitgenommen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Hallo, Vermittlung. Würden Sie mich bitte mit der Fahrkartenausgabe des Bahnhofs verbinden? Lassen Sie mich helfen, Mr. Ashton. Tony Coleman hat gewöhnlich um diese Zeit Dienste. Ich werde mit ihm sprechen. Bitte, Sergeant. Hallo, Tony. Hier spricht Sergeant Felton. Ich bin bei den Ashtons. Ist Mrs. Ashton, Sie wissen doch, Connie Barnes, heute Nachmittag in einen Zug nach New York gestiegen? Hat sie eine Fahrkarte gelöst? Und Sie waren die ganze Zeit am Schalter. Sie kennen sie doch. Gut. Vielleicht war sie spät dran und hat im Zug nachgelöst. Ach so. Na dann, vielen Dank. Mrs. Ashton ist heute Nachmittag nicht mit dem Zug gefahren. Wie kann Mr. Coleman so sicher sein? Er kann von seinem Schalter aus den ganzen Bahnsteig überblicken. Es fuhren heute nur wenige Leute nach New York und Mrs. Ashton war auf keinen Fall darunter. Wenn Connie nicht nach New York gefahren ist, wo um Himmels Willen ist sie dann? Ach, Charles, Sie sollten sich keine Sorgen machen. Herrgott nochmal, ich mach mir aber welche. Warum fuhr sie nicht nach New York? Und warum stellte sich Ricky ihretwegen so an? Was ist heute Nachmittag hier vorgefallen? Ricky! Ricky! Liebe Güte, man kann Mr. Ashton seine Sorge wirklich nicht übel nehmen, aber mir scheint... Machen Sie sich denn keine Sorgen, Miss Annabelle? Sie erzählten mir doch von Rickys Abneigung gegen Mrs. Ashton. Waren Sie darüber nicht so beunruhigt, dass Sie nicht zu Mrs. Walworth gingen, um die beiden nicht allein zu lassen? Ja, das stimmt. Wovor hatten Sie Angst? Dass der junge Mrs. Ashton etwas antun könnte? Sergeant Felton! Was stand in dem Brief? Sie meinen den Brief von Lucinda Marsh? Was soll damit sein? Ich habe ihn nicht mehr gefunden. Sie haben es gar nicht versucht. Sie haben ihn in Ihre Handtasche gesteckt und diese weggeräumt. Was stand in dem Brief? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gelesen. Doch, das haben Sie, nachdem ich gegangen war. Ich vermute, dass etwas drinsteht, was niemand erfahren soll. Sie haben ihn doch gelesen. Nur überflogen. War Ricky schon früher in Schwierigkeiten? Hat er jemanden verletzt? Ich nehme an, darüber steht etwas in dem Brief. Und davor haben Sie Angst, nicht wahr? Dass er Mrs. Ashton überfallen hat. Und Sie wollen den Jungen schützen. Deshalb versteckten Sie den Brief. Miss Annabelle! Du brauchst keine Angst zu haben, Ricky. Deine Miss Annabelle ist ja da. Ricky, komm her. Überlassen Sie das mir, Mr. Ashton. Ricky, wir machen uns Sorgen um Mrs. Ashton. Vielleicht kannst du uns... Du hast die Polizei gerufen, Daddy? Nein, der Sergeant ist... Was wird er mit mir machen? Nichts, Ricky, nichts, aber... Hör mal zu, mein Junge. Lassen Sie ihn, Sergeant. Sie sehen doch, in welchem Zustand das Kind ist. Komm, mein Liebling, wir gehen in mein Zimmer. Einen Augenblick, Miss Annabelle. Ricky, du brauchst keine Angst zu haben. Dir wird nichts geschehen. Du sollst uns nur helfen. Ich weiß nichts von Connie. Sie fuhr nach New York. Nein, das tat sie nicht. Sie war nicht im Zug. Sie rief nicht mal ein Taxi. Das haben wir überprüft. Sie fuhr nach New York, bestimmt. Hast du sie weggehen sehen? Hat sie sich von dir verabschiedet? Nein, aber sie fuhr weg. Sie würde doch nicht fortgehen, ohne dir auf Wiedersehen gesagt zu haben. Das hat sie absichtlich nicht getan. Sie hat sich fortgeschlichen, weil sie ein Versprechen gebrochen hat. Was hat sie dir versprochen, Ricky? Nichts. Wo warst du, als sie wegging? In meinem Zimmer. Kannst du von dort aus die Auffahrt überblicken? Hast du einen Wagen gesehen? Nein, ich habe nichts gesehen. Als ich herunterkam, war sie verschwunden. Wieso bist du so sicher, dass sie wirklich weg war? Ich habe nach ihr gerufen und als sie nicht antwortete, habe ich sie gesucht. Ich habe überall nachgesehen und ich habe genau gewusst, dass sie fort war. Als ich auch in... Als du wo gesucht hast? Nirgends. Komm, Ricky. Was hast du gesehen? Wo hast du sie gesucht? Das sage ich Ihnen nicht, sonst werde ich wieder bestraft. Ich darf in jedes Zimmer im Haus, aber dahin nicht. Sie will es nicht. Du meinst Connys Zimmer, Ricky? Glaubst du, dass Connie dich nicht in ihrem Zimmer haben will? Sie will mich überhaupt nicht hier haben. Du glaubst, dass du nicht in Connys Zimmer darfst, aber du bist hineingegangen, nicht wahr? Und du hast dort etwas gesehen, was dich überzeugte, dass sie fortgefahren war. Was hast du gesehen, Ricky? Sag es mir bitte. Ich habe nur in ihren Schrank geschaut. Sie wollte ihre besten Sachen nach New York anziehen und ich habe nur nachgesehen, ob ihr Pelzmantel fort war. Ihr Pelzmantel, Ricky? Ja, das ist doch ihr bestes Stück und er ist fort. Du glaubst, sie hätte ihn angezogen an einem so warmen Tag wie heute? Ja, bestimmt. Sie hat den Mantel mitgenommen. Sieh doch selbst nach. Nein, sie wollte ihn weghängen. Sie wollte ihn über den Sommer aufbewahren. In der Stahlkammer. Nein, Charles. Conny hat es sich anders überlegt. Sie wollte ihn erst noch zum Kürschner bringen, wegen ein paar Änderungen. Deshalb nahm sie ihn wohl heute mit. Die Kombination, wo ist sie? In der obersten Schreibtischschublade. Aber Charles, hören Sie doch. Ich weiß, dass Conny ihren Mantel ändern lassen wollte. Wo ist sie, Annabelle? Sie muss da sein. Sie war immer da. Sie kennen die Kombination doch auswendig, Annabelle. Nein, nicht auswendig. Ich muss dem auf der Karte nachsehen. Irgendwer muss doch die Kombination kennen. Nein, die Stahlkammer wird selten benutzt. Ricky, geh nach oben. Ja, Ricky, geh hinauf. Hier ist sie nicht. Hören Sie doch, Charles. Conny kann noch nicht in der Stahlkammer sein. Sie kennt die Kombination ja gar nicht. Sie hätte die Tür überhaupt nicht aufbekommen. Die Zahlenreihe stand auf einer Karte in dieser Schublade. Jetzt ist sie verschwunden. Conny könnte sie gefunden, die Tür geöffnet und die Karte mit hineingenommen haben. Helfen Sie doch, Sergeant. Ja. Hallo? Felton hier. Schnell einen Streifenwagen zu den Ashtons. Ja, das Haus auf dem Hügel. Wir fürchten, dass Mrs. Ashton in der Stahlkammer eingesperrt ist. Es eilt. Wann können Sie hier sein? In 10 Minuten. Vielleicht etwas eher. Wie lange wird es dauern, um den Safe zu öffnen, Sergeant? Das ist nicht so einfach. Wie dick sind die Mauern? Ungefähr 35 Zentimeter. Oh. Das kann Stunden dauern, nicht wahr? Wie groß ist die Stahlkammer? Knapp 2 Quadratmeter und über 2 Meter hoch. Wie lange kann sie sich schon darin befinden? Ich weiß nicht. Vielleicht seit 3:30. Das wären über 3 Stunden. Aber wie kann jemand in eine solche Falle geraten? Die Tür kann doch nur von außen verschlossen werden. Vielleicht hat Miss Annabelle recht. Und sie ist gar nicht drin. Sie kann sich ja nicht selbst eingeriegelt haben. Natürlich nicht. Charles, hören Sie auf, sich so zu quälen. Jemand müsste sie eingesperrt haben. Da fällt mir ein. Connys Hund. Er erstickte. Hier, Sergeant, ist der Autopsiebefund von Dr. Lindström. Darf ich mal sehen? Miss Annabelle, Sie wussten doch, dass der Hund erstickt ist. Und diese Tatsache wollten Sie verschleiern. Der Junge hat den Hunden die Stahlkammer gesperrt. Also kennt er die Kombination. Nein, er kennt sie nicht. Holen Sie den Jungen her. Er weiß nicht, wie man die Tür öffnet. Ricky! Ricky! Komm sofort herunter. Ricky hatte nichts mit dem Hund zu tun. Es war mein Fehler. Ich machte die Stahlkammer auf und ließ sie versehentlich offen. Ich bin schuld daran, dass der Hund starb. Ich allein. Nein, Miss Annabelle, es war nicht Ihr Fehler. Lasst sie in Frieden. Sie hat es nicht getan. Ich war es. Ricky, Conny steckt in der Stahlkammer. Ricky! Ich habe sie nicht eingesperrt. Ich hab's nicht getan. Ricky, wenn wir sie nicht herausholen, dann stirbt sie. Das willst du doch nicht. Ich hab's nicht getan. Du kennst die Kombination. Mach die Tür auf, Ricky. Du schiebst mir wieder die Schuld zu. Ist ja gut, Ricky. Du hast es nicht gewollt. Was auch geschehen ist, es war nicht absichtlich. Komm, komm, du kennst die Zahlen. Wie ist die erste Zahl, Ricky? 28. Dreh du die Kombination, Ricky. Erst ein paar Mal drehen, dann bei 28 halten. Dann zurück auf 11. Dann warten. Und dann, Moment, ja, auf 11 und dann zurück auf 32. So. Conny! Schatz, bring mich hier raus. Ja, Liebling. Legen Sie sie dort auf die Couch. Ist sie in Ordnung, Daddy? Ja, Ricky. Conny, ich hab's nicht getan. Sag ihm, dass ich's nicht war. Nein, Ricky. Du warst es nicht. Ich mach auf. Die Polizei. Das ganze Haus ist voller Polizei. Wohin? Mein Gott, wohin? In die Stahlkammer. Hier werden sie nicht nach mir suchen. Hier nicht. Das gibt mir einen kurzen Aufschub. Kommen Sie. Miss Annabelle. Mr. Ashton, wo ist sie? Diese verdammte Stahlkammer. Sie darf nie wieder geöffnet werden. Ich lasse sie für alle Zeiten versiegeln. Thank you. Sie hörten Freundin in allen Todeslagen, ein Kriminalhörspiel von Anke Beckert, nach dem gleichnamigen Roman von Kelly Rose. Die Mitwirkenden waren Annabelle, Monika Peitsch, Mrs. Walworth, Hannelore Schroth, Charles, Harald Leibniz, Conny, Christine Wodetzki, Ricky, Niki Markulis, Mildred, Vega Janke, Sergeant, Günther Strack, Fahrer, Karl Reynard, Musik, Frank Duval, Ton und Technik, Heinz Sommerfeld und Dagmar Schlandt, Aufnahmeleitung, Hans Eichleiter, Regie, Heinz-Günther Stamm.